Wir wollen jetzt einen Blick voraus auf das Kinojahr 2015 werfen und auf die Awards-Season. Beginnen wollen wir mit der schwarzen Komödie Birdman des mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñárritu. Wie sind wir nur hier gelandet? Die Bude riecht nach Klöten. Wir hatten alles. Du warst ein Filmstar, schon vergessen. Fürchten Sie, die Leute könnten sagen, Sie machen dieses Stück, um gegen den Eindruck anzukämpfen, Sie seien ein abgewrackter Superheld? Absolut nicht. Deswegen habe ich vor 20 Jahren auch abgelehnt, Birdman 4 zu drehen. Birdman 4! Sie drehen Birdman 4! So hört es sich also an, wenn ein Star von seinem alter Ego heimgesucht wird. In Birdman spielt Michael Keaton auch ein wenig sich selbst. Er verkörpert einen Schauspieler, der sein Comeback machen möchte, der jedoch immer wieder von seinem alten Image eingeholt wird. Dieser Film, der Anfang Februar in die Kinos kommt, und Michael Keaton gelten als Anwärter für einen Oscar. Anke Lewicke, ist denn dieser Film auch für Sie sowas wie ein Favorit? Ja, für mich ist es ein ganz wunderbarer Film und eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, für das amerikanische Autorenkino, was ja in den letzten Jahren dann doch auch immer bei den Oscars gesiegt hat. Das große Blockbuster-Kino, es ist ja in den letzten Jahren, wenn man sich das so anschaut, eher auf die Spezialeffekte verbannt worden. Und was ich so spannend an diesem Film finde, ist einfach, wie er mit seinem Helden umgeht. Also Birdman, da geht es ja, wie Sie schon gesagt haben, um Michael Keaton, der war mal ein Superheldenstar, will jetzt aber eine Karriere am Broadway machen. Und der Film ist so ein schöner, doppelbödiger Kommentar. Also einmal auf dieses ganze Superheldenkino, was ja so wie automatisch jedes Jahr weitergeht, ohne dass es eigentlich eine Idee oder eine Vision gibt. Aber natürlich auch auf dem Broadway und damit auf die amerikanische Kulturindustrie. Und gleichzeitig mittenmang eben Michael Keaton einfach verloren, alles andere als so ein klassischer Kino. Hält. Und da gibt es noch andere schöne Beispiele. In den nächsten Monaten nehmen wir etwa den Film Foxcatcher. Da spielt Steve Carell einen Multimilliardär, der meint einfach, sich Ruhm wie Spielzeug und Menschen so kaufen zu können. Und damit wird eigentlich wirklich demontiert so das Bild des amerikanischen Tycoon. Und auch alles andere als ein klassischer Held ist Joaquin Phoenix in dem Film Inherent Vice von Paul Thomas Anderson. Eigentlich spielt er eine ganz klassische Figur, einen Privatdetektiven in Los Angeles, aber er ist immer ständig bekifft. Und das sind so drei Helden, die sind zerrissen, unorthodox und beschreiben eben ein ganz anderes Amerika-Bild. Und ich glaube, dieses Amerika-Bild ist dann auch bei den diesjährigen Oscars sehr gefragt. Das US-amerikanische Autorenkino bleibt also interessant. Es wirft einen kritischen Blick, wie Sie es gesagt haben, Frau Lewicke, auch auf das eigene Land, reflektiert es. Man darf also freudig gespannt sein auf diese Oscar-Nacht. Und natürlich wird es auch einen Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film geben. Da gibt es ja viele Nominierungen, auch aus Europa. 2014 war ja ein starkes europäisches Kinojahr. Wird das denn 2015 so weitergehen? Ja, ich glaube auf alle Fälle. Man kann eigentlich beobachten, dass in Europa so eine Wachablösung stattfindet. Also, dass es immer mehr junge Regisseure gibt, die so in die Fußstapfen der großen Alten treten, sich den Blick bewahren, aber den Blick eben erweitern und vielleicht sogar auch vergegenwärtigen. Nehmen wir zum Beispiel die britische Regisseurin Andrea Arnold. Natürlich übernimmt sie das sozialrealistische Kino eines Mike Leiss oder einen Ken Loach, erweitert ihn aber immer wieder um den weiblichen Blick. Und sie wird in diesem Jahr ein Roadmovie vorstellen. Also das ist natürlich ein uramerikanisches Genre, aber kann man auf ihre Perspektive sehr gespannt sein. Dann das italienische Kino. Nanni Moretti hat einen neuen Film, Paolo Sorrentino. Der hat ja mit La Grande Bellezza den Oscar vor 2 Jahren gewonnen. Das war ja, da hat er ja die Geschichte von Fellinis La Dolce Vita genommen und geguckt, wie es heute in Italien in der High Society aussieht. Und da kann man gespannt sein, was er jetzt in seinem neuen Film für einen Blick auf Italien wirft. Wie ich überhaupt finde, dass das europäische Kino, gerade das osteuropäische, immer sehr aufschlussreich dann ist, wenn man sich vor der eigenen Haustür umschaut. Und da kriegt man ja beim osteuropäischen Kino immer erzählt, dass sich eigentlich alte Machtstrukturen weiter fortsetzen, auch in den neuen Gesellschaftsformen. Und da kann man wiederum in diesem Jahr ganz gespannt sein, weil es kommen neue Filme von den wichtigen rumänischen Filmemachern und da tut sich eben auch einiges. Klingt alles total interessant. Sie haben jetzt, Frau Lewicke, über die USA gesprochen, über Europa. Was tut sich denn in Asien? Auch nicht ein ganz kleiner Filmraum. Nee, manchmal denke ich, man bekommt gar nicht so mit, wie sehr Hollywood eigentlich schon am Tropf von Asien hängt, wie viele Filme eigentlich schon mit chinesischem Geld in Hollywood gemacht werden. Nehmen wir Grease of Monaco oder Transformers. Da ist überall chinesisches Geld drin und dann denkt man sich, ja, die Chinesen kaufen sich so ein bisschen Glamour aus Hollywood. Aber eigentlich gibt es dort ja auch eine ganz große eigenständige Produktion, von der wir gar nicht so viel mitbekommen, weil es gibt genug chinesische Geschichten und es gibt genug Zuschauer, eben über 1 Milliarde. Also man schielt gar nicht so sehr auf den internationalen Markt in China. Bekannt ist dann eher nur das chinesische Autorenkino, was ja dann aber immer wieder einen sehr kritischen Blick auf die Zustände im eigenen Land wirft. Und ich freue mich ganz besonders in diesem Jahr aber auf den neuen Film von Hu Shaoxian. Das ist der große taiwanesische Regisseur und seine Filme ergeben ja zusammen so eine Chronologie der bewegten jüngsten Geschichte Taiwans. Jetzt sitzt er seit Jahren an einem Martial-Arts-Film dran und da kann man natürlich gespannt sein, wie er sozusagen seinen kritischen Blick auf die Geschichte eben mit den Regeln des Genres vereint, was das für ein Werk sein wird. Martial-Arts-Film? Martial Arts muss man sich so richtig vorstellen, eben schön choreografiert, die Kämpfe wie Ballett und alles natürlich Kung Fu. Aber wie geht das mit der Geschichte zusammen? Kann man so auch Historie erzählen? Jetzt sollten wir natürlich den Blick auch nochmal einengen und ja vor der eigenen Haustür mal uns umschauen, selbstverständlicherweise. Frau Lewicke, was erwartet uns denn von deutschen Filmen? Ja, da würde ich natürlich gerne mit der gleichen Emphase weitermachen, aber man muss einfach feststellen, das deutsche Kino steckt ein bisschen in der Krise. Es gibt einfach zu viele Filme jedes Jahr und man kann natürlich eigentlich sagen, schön, dass der Regienachwuchs hier so eine Chance hat, aber welcher Name setzt sich denn durch? Also ich habe immer das Gefühl, es gibt so einen vorauseilenden Gehorsam. Man kann seinen ersten Film machen, aber probiert sich nicht aus, weil man direkt an den zweiten und dritten Film denkt. Und ja, so Regisseure wie Tom Tick oder Hans-Christian Schmid, die erfinden sich gerade neu, machen nämlich Fernsehserien. Die sind ja in Amerika so populär. Jetzt will man das natürlich auch hier ausprobieren. Da bleibt uns aber Andreas Dresen, auf den wir uns freuen können. Sein neuer Film wird ja im Berlinale-Wettbewerb laufen. Das ist der Titel Als wer träumt, nach einem Roman von Clemens Meyer. Und wir können ja mal kurz reinhören. Ich kenne einen Kinderreim. Ich summe ihn vor mich hin, wenn alles anfängt, in meinem Kopf verrückt zu spielen. Manchmal fange ich einfach an zu summen und merke es nicht einmal, weil in meinem Kopf die Erinnerungen tanzen. Die an die Jahre, in denen alles anders wurde. Ja, und mit diesen Jahren sind die bewegten Nachwendejahre gemeint und das ist ja immer noch eine Lücke, die das Kino schließen muss. Damit gibt es bisher zu wenige Geschichten und ich bin gespannt, wie Andreas Dresen sich dieser doch sehr jungen Geschichte nähert. Ein ganz volles Kinojahr erwartet uns da. Man kann wahrscheinlich fast jeden Tag oder zumindest mehrmals in der Woche in die Kinos gehen, nach dem, was Sie uns erzählt haben. Das Kinojahr 2015 und die Awards-Season. Anke Lewicke, vielen Dank.